Nach Hegel ist die Möglichkeit immanenter Kritik daran gebunden, dass die Kritik aus seinem Gegensatz zu dem kritisierten Gegenstand heraustritt. Dass das kritische Denken aus seinem Gegensatz zum kritisierten Gegenstand heraustritt. Das ist kein Mikrofon. Ihr müsst wirklich bitte ganz leise sein. Und Lili, könnt ihr vielleicht mit dem Kaffee auch zumachen? Das ist einfach zu laut. Wir haben einfach kein Mikro. Also ich muss jetzt einfach mal Pause machen. Ja. Geht's denn in etwa? Ja, aber da steckt mir hier drin. Also wir müssen einfach gucken, dass alle ganz ruhig sind und... Können wir uns heute noch auf ein Rauchverbot reinigen hier drin? Ja. Okay. Ja, also nach Hegel muss die Kritik aus ihrem Gegensatz zum kritisierten Gegenstand heraustreten und lediglich nachzeichnen, wie dieser an sich selbst zugrunde geht. An den kritisierten Gegenständen selbst, nämlich an den Gesetzen und Erscheinungen der kapitalistischen Produktion, muss der Widerspruch zutage treten, soll die Kritik keine äußerliche bleiben. Ja, das wäre die Übertragung dieser Forderung immanenter Kritik auf die marxische Kritik, auf das Kapital. Die Gegenstände, die zu kritisierenden Gegenstände, kritisieren sich also, das ist das idealistische, das spekulative Konzept der Hegelschen Kritik, sie kritisieren sich selbst. Dazu sind sie fähig, weil sie nach Hegel geistig bestimmt sind. Die Figur der immanenten Kritik scheint also zunächst eine idealistische zu sein. Sie scheint vorauszusetzen, dass Denken und Realität vollständig übereingekommen sind, sodass also dieses Denken nur noch die Bewegung der Realität nachzeichnet. So negativ das Denken, so negativ die Realität. Die Idee der immanenten Kritik ist die folgende: Die Realität soll nicht an geistigen Normen gemessen werden und ihnen gemäß verändert werden, sondern das Denken soll lediglich aufnehmen, was es vorfindet. Das ist ein Begriff der immanenten Kritik, der, glaube ich, auch nicht ganz unumstritten ist. Also ich habe in dem, was zum Vortrag von Michael Heinrich im Programmheft auftaucht, also darin habe ich gesehen, dass er einen anderen Begriff der immanenten Kritik hat, nämlich den, dass es in der Realität ein Ideal, ein vorfindliches Ideal gibt, das noch nicht zu erscheinen und das noch nicht zur Realisierung gekommen ist. Ja? Also in der Regel wird, wenn von immanenter Kritik gesprochen wird, an dieser Vorstellung des Ideals festgehalten. Und ich glaube, das ist absolut kein zutreffender Begriff. Und ich versuche jetzt auch an Hegel nachzuzeichnen, dass er die immanente Kritik anders versteht und dass man unter bestimmten Bedingungen diesen Begriff immanenter Kritik auch im kritischen Materialismus zur Anwendung bringen kann, also weiterentwickeln kann. Also es geht nicht darum, dass die Realität an einem Ideal gemessen und gemäß ihrem eigenen Ideal kritisiert wird, sondern dass ihre eigenen Bewegungsgesetze aufgespürt werden. Das sind solche, das müssen solche sein, die diesen zu kritisierenden Gegenstand, die kapitalistische Produktion, in den Abgrund treiben. Ja, Widersprüche treten zutage, die es unmöglich machen, dass diese Form sich harmonisch, stabil reproduziert. Der Impuls zur Veränderung, zur Kritik geht also schon Hegel zufolge von der Realität aus, nicht vom Denken. Von einer Realität allerdings, die nach Hegel eben geistig beschaffen ist. Das ist sicherlich der Augenblick, in dem Marx, in dem der kritische Materialist mit Hegel brechen muss. Dass der Gegenstand sich selbst kritisiere, ist tatsächlich der Standpunkt der Spekulation. Marx identifiziert diesen Standpunkt als solchen idealistischen und distanziert sich von ihm, hält aber dennoch an dem Anspruch immanenter Kritik fest. Wie geht das? Dass die kritische Darstellung, die Darstellung der Formen und des Formwandels und der in diesem Wandel sich abzeichnenden Zersetzung des Gegenstandes nicht mit dessen praktischer Kritik in eins fallen, Ja, damit nämlich geistige Tätigkeit und Handlung auseinanderfallen. Alle halbe Stunde wird das sein. Einmal so rum und einmal so rum. Der letzte war fast, alle halbe Stunde zwei. Also geistige Tätigkeit, Kritik und gesellschaftliche Handlung, Praxis fallen auseinander. Dass aber dennoch der Gegenstand, die kapitalistische Produktion nach Maßgabe ihrer eigenen Gesetze darzustellen sei, das betont Marx im ersten Kapitel des Kapital. Die Bestimmung der Wertgröße durch die Arbeitszeit ist daher ein unter der erscheinenden Bewegung der relativen Warenwerte verstecktes Geheimnis. Ja, also das sind hier die zentralen Begriffe. Unter den erscheinenden Bewegungen der relativen Warenwerte verstecktes Geheimnis. Das heißt also ein zunächst unsichtbares Gesetz. Marx sagt weiter, seine Entdeckung hebt den Schein der bloß zufälligen Bestimmung der Wertgrößen der Arbeitsprodukte auf, hebt also den Schein auf, keineswegs aber ihre sachliche Form. Ja. Bestimmung der Wertgröße durch die Arbeitszeit, ja, das ist das Gesetz, das ist unter den erscheinenden Bewegungen das versteckte Gesetz. Und die Entdeckung dieses Gesetzes hebt den Schein zufälliger Bestimmung auf, aber hebt eben nicht die sachliche Form auf. Auch hier wird die Relation von Erscheinung und Gesetz der Erscheinung angesprochen, nämlich das Wertgesetz, das besagt, dass Werte je nach der Arbeitszeit, die in ihnen inkorporiert ist, das Waren je nach der Arbeitszeit, die in ihnen inkorporiert ist, getauscht werden. Der Versuch, die erscheinende Bewegung mit dem Gesetz dieser Bewegung zu konfrontieren, ist durchaus zweideutig. Das Gesetz beansprucht ja nicht, die Erscheinung zu kritisieren. Also das ist euch bekannt. Ein Gesetz tritt nicht auf, um irgendwelche Erscheinungen zu kritisieren, sondern um sie als notwendige, stabile etc. kenntlich zu machen. Wir sind also hier noch nicht bei der Kritik. Das Gesetz beansprucht nicht, die Erscheinung zu kritisieren, sondern, wie etwa Engels ihm dies bescheinigt, den inneren und notwendigen Zusammenhang der disparaten Erscheinungen aufzuzeigen. Ich zitiere jetzt Engels, das Ewige im Vergänglichen aufzufinden. Das war die Aufgabe des Gesetzes. Die allgemeine Form dieses Ewigen und Vergänglichen, das ist genau das Gesetz. Dies ist allerdings ein Begriff des Gesetzes, den Marx zurückweist. Und damit distanziert er sich von der üblichen, von der traditionellen Auffassung des Gesetzes, von dem Gebrauch des Gesetzes in den Naturwissenschaften. Er bringt Gesetze zur Anwendung, die aber nicht die Gesetze der Naturwissenschaften sind, die nicht Naturgesetze sind, sondern Gesetze, die eben diesen Charakter, das wandellos Ewige im Vergänglichen aufzufinden, nicht haben. Anders käme man nicht zur Kritik. Ja? Das Problem ist, und das habe ich mit dem Engels-Zitat ansprechen wollen, dass es eine Auffassung des Kapitals gibt, die dieses Gesetz mit Naturgesetzen identifiziert. Ja? Also als habe Marx tatsächlich die Naturgesetze des Kapitalismus festgeschrieben, während er selbst gelegentlich diese Hypostasierung der Gesetze zu Naturgesetzen scharf kritisiert und sie an anderen, also vor allem an der klassischen Nationalökonomie aufzeigt. Also aus einer solchen falschen Auffassung des Gesetzes, wie eben der Englischen das Gesetz trachte danach, das Ewige im Vergänglichen aufzufinden, also aus dieser falschen Auffassung des Gesetzes als der Wahrheit der Erscheinungen, resultiert die ebenso falsche Auffassung, die Arbeit, und zwar die lebendige Arbeit, schaffe allen Wert. Ja, genau in dieser ganz substanziellen Form, in der ich das jetzt auch ausgedrückt habe, schaffe allen Wert. Dem Gesetz sei also Genüge getan, wenn es der Arbeit und ihren Exekuturen, dem Proletariat, endlich erlaubt sei, über die Werte zu verfügen. Also aus dieser falschen Auffassung des Gesetzes im Kapital resultiert dann, denke ich, auch diese ja, diese Arbeitsontologie, von der im Laufe des Kongresses auch schon gelegentlich mal die Rede war. Ne? Also man deckt den Schein, man deckt die falschen Erscheinungen auf, man findet dahinter die Arbeit und sagt jetzt, die Arbeit ist das, ja, das Wertgesetz verweist auf die Arbeit, sie sei dann sozusagen die Wahrheit hinter den Werten. Ich denke, das ist also absolut nicht das marxische Vorgehen. Ja, diese Eliminierung des kritischen Gehalts der marxischen Arbeitswertlehre, auf den ich noch zu sprechen komme, reflektiert die Funktion des Gesetzes. Reflektiert tatsächlich die Funktion des Gesetzes, ist Abbild der Funktion des Gesetzes, ist das, sagt Hegel, beständige Bild der unsteten Erscheinung, die unmittelbare Erhebung der wahrgenommenen Welt der Erscheinungen in das allgemeine Element des Gedankens. Ja, das ist der traditionelle Begriff des Gesetzes. Es ist das beständige Bild der unsteten Erscheinung, aber, und da lauert schon die Kritik, ja, da liegt sie schon, es ist die unmittelbare Erhebung der wahrgenommenen Welt in das allgemeine Element des Gedankens, so Hegel. Also so charakterisiert Hegel das Gesetz, das er ebenfalls kritisiert, dass er sich selbst kritisieren lässt. Charakterisiert es so, um eben dies, die unmittelbare Erhebung, die Opposition von Ruhe, Beständigkeit auf der einen Seite und Veränderlichkeit auf der anderen Seite zu kritisieren. In denselben Zusammenhang seiner Kritik des naturwissenschaftlichen Denkens, ja, der Kritik des Gesetzes, stellt Hegel auch seine Kritik der moralischen Kritik. Ja, Hegels Kritik der moralischen Kritik hat dieselbe Struktur wie seine Kritik des Gesetzes. Mit anderen Worten, die moralische Kritik hat eigentlich dieselbe Struktur wie das Naturgesetz. Die moralische Kritik macht geltend ein wesenhaft wahres, ewiges etc. Gegen das, was dann als bloße Erscheinung denunziert wird sozusagen. Also wenn ich jetzt über das Gesetz rede, sollt ihr mitbedenken, dass also sozusagen immer auch Thema ist die Frage immanente Kritik oder moralische Kritik. Eine moralische Kritik baut auch eine Opposition auf zwischen dem beständigen, ewigen, Wahrsein Sollenden und dem Unwahren. Ja, während sich die immanente Kritik an den Gegenstand hält, weil sie eingesehen hat, dass ihr gar nichts anderes übrig bleibt. Marx gibt einen Hinweis darauf, also ich komme jetzt zum marxischen Begriff des Gesetzes, wie sein Rekurs auf das Gesetz zu verstehen sei. Dass die Wertgröße durch die Arbeitszeit bestimmt sei, schließt ein, dass die Arbeit, ich zitiere, fortwährend auf ihr gesellschaftlich proportionelles Maß reduziert werde. Es ist schon mal ein ganz anderer Begriff der Arbeit, ja, kein emphatischer mehr. Sie solle fortwährend auf ihr gesellschaftlich proportionelles Maß reduziert werden. Die Produkte, die ausgetauscht werden, müssen in der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit produziert werden. So viel zu der hinter dem Wert stehenden Arbeit. Die Reduktion der Arbeit auf gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit setzt sich nach Marx als ein den Austausch regelndes Naturgesetz gewaltsam durch. Es setzt sich durch, wie jetzt wiederum Marx, etwa das Gesetz der Schwere, wenn einem das Haus über dem Kopf zusammenpurzelt. Wir haben also hier den Bezug auf das Naturgesetz, ein bisschen ironisch, ja, aber doch, es gibt den Bezug, er kommt also auch, da er von Gesetzen redet, kann er nicht so tun, als wüsste er nicht, was Naturgesetz ist, als gäbe es da keinen Bezug, es gibt den Bezug, aber die Sache wird gleich umgedreht, ja. Diese Reduktion der Arbeit auf gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit setzt sich gewaltsam durch, wie ein Naturgesetz, als ein Naturgesetz, aber gewaltsam. Es setzt sich durch wie das Gesetz der Schwere, wenn einem das Haus über dem Kopf zusammenpurzelt. Das Gesetz als Naturgesetz wird hier also nicht apologetisch sozusagen unterfüttert durch dieses naturgesetzliche, diesen Bezug auf das Naturgesetz. Entschuldigung, ich verhaspel mich etwas. Also die Rede von Gesetzen in der Ökonomie rechtfertigt sich nicht dadurch, dass sie affirmativ auf das Naturgesetz Bezug nimmt, ja, sondern sie nimmt auf das Naturgesetz Bezug, sie zitiert es, ein wenig ironisch, um das Verhängnis schon gleich zu Anfang sichtbar zu machen, indem uns die Gesellschaft als zweite Natur, als scheinbar unveränderliche Ordnung der Natur entgegentritt. Ja, das ist also ein zweiter Aspekt dieses Bezugs aufs Naturgesetz. So, das ist die eine Seite. Zugleich manifestiert sich das Gesetz doch nicht so, wie sich das Naturgesetz manifestiert. Ja, das ökonomische Gesetz manifestiert sich doch anders. Dass das Bleibende im Wechsel der Erscheinungen repräsentiert, ja, das gibt das Naturgesetz, und die Ordnung der Natur verbirgt. Anders inauguriert ist das ökonomische Gesetz. Das Wertgesetz, von dem nun die Rede ist, führt vielmehr das Chaos herauf. Es ist das Gesetz der notwendig eintretenden, der immer schon eingetretenen Katastrophe, also bitte des zusammenbrechenden Hauses. Ja. Die Katastrophe ist Gesetz. Was hier nur angedeutet wird, führt das Kapital, denke ich, durch. Ja, das Kapital entfaltet diesen Charakter des Gesetzes, entfaltet diesen Charakter der gesellschaftlichen Naturgesetze, ja, als die Gesetze der Katastrophe. Haben wir es also mit etwelchen Gesetzen der Ökonomie zu tun, die von den Naturgesetzen völlig verschieden sind? Das wäre jetzt ein Einwand, das ist ein Einwand oder eine Überlegung, die zum Beispiel auch der kritischen Theorie, insbesondere Horkheimer, sehr nahe liegt, ja, dass die ökonomischen Gesetze von den Naturgesetzen von vornherein völlig verschieden seien, weil ja, sie zustande kommen aufgrund von Handlungen von Menschen etc. Ja, man dürfe sie also schon deshalb nicht so starr betrachten. Ich finde, das gibt dem schon zu viel nach. Ich denke, dass auch Marx tatsächlich die Gesellschaft, die kapitalistische Produktion zunächst wie ein ganz erstarrtes Gebilde betrachtet, das tatsächlich zu Recht in Form von Gesetzen gefasst wird, die tatsächlich auch ihre eine Wurzel in den Naturgesetzen haben. Zu zeigen ist dann, wie sich das, was scheinbar Naturgesetz ist, dann gegen sich selbst kehrt. Indem Marx das Haus gemäß dem Gesetz der Schwere zusammenbrechen sieht, nennt er die besonderen Umstände, unter denen das Gesetz, das Wertgesetz, eben in Erscheinung tritt, beziehungsweise das Gesetz der Schwere, um im Bild zu bleiben. Er nennt die besonderen Umstände. Tatsächlich stellt die wahrgenommene Welt das Gesetz, mag es selbst wandellos sein, nur durch beständige Veränderung dar. Ich zitiere jetzt nochmal Hegel. Das Gesetz ist in der wirklichen Welt gegenwärtig, aber es ist nicht ihre ganze Gegenwart. Es hat unter immer anderen Umständen eine immer andere Gegenwart. Ja, das Problem aller Rede vom Gesetz, das Gesetz manifestiert sich nie rein, nie vollständig, es ergreift die Erscheinung nie ganz vollständig. Marx zitiert also diese Umstände, die ja schließlich zum Zusammenbruch des Hauses, zum Zusammenbrechen des Hauses führen. Er verweist damit auf die Dialektik von Gesetz und Fall, Gesetz und Erscheinung, die das Gesetz, sofern es sich als ein beständiges zu behaupten sucht, vielmehr in den Konkurs treibt. Ja, diese Dialektik von Gesetz und Fall, von Gesetz und Erscheinung, vom Gesetz und den Umständen, in denen es sich realisiert etc., treibt nach Marx das Gesetz in den Konkurs. Keine Erscheinung wird durch das Gesetz vollständig erschöpft, ausgefüllt, erfüllt, damit sämtliche Aspekte der Erscheinung, zuletzt das Ganze der Erscheinungswelt, dem allgemeinen Gesetz subsumiert werden können, wird zuerst die Zahl der Gesetze erhöht. Ja, das ist also ein Prozess in den Naturwissenschaften, aber den kann man eben auch im Marx und Kapital beobachten. Es ist nicht so, dass das Wertgesetz dass alle Erscheinungen unter dem Aspekt des Wertgesetzes betrachtet werden, ja, sondern die Zahl der Gesetze wird zunächst mal erhöht, also es tritt neue Gesetze auf. Die sollen natürlich idealerweise in den Naturwissenschaften immer im Zusammenhang mit den anderen stehen. Es soll natürlich kein Widerspruch auftreten. Marx zeigt, dass die Gesetze über sich hinaus, dass sie jeweils zu anderen Gesetzen hinführen, und zwar eben nicht, wie das in den Naturwissenschaften, positiven Wissenschaften der Fall ist, dass da nur Addition stattfindet und immer wieder Einheit hergestellt werden muss, Zusammenhang, ja, System, sondern dass tatsächlich Gesetze auch einander schon widersprechen. Ja, das zeige ich gleich. In dem Versuch, deren Einheit, die der bestimmten Gesetze herzustellen, tritt nämlich tatsächlich deren Verkehrung zutage. Die unter der Ägide der Gesetze vollzogene Trennung zwischen sinnlicher und übersinnlicher Welt, ja, denken wir da ans Naturgesetz, wird obsolet. Sie verfällt der immanenten Kritik. Marx überführt also die Darstellung der kapitalistischen Produktion gemäß den ökonomischen Gesetzen in die Darstellung der Bewegungsphasen und des Zerfalls dieser Gesetze. Er beansprucht, unter den materiellen Bedingungen der Differenz von Begriff und Realität, sich absetzend von Hegel, ja, beansprucht er dennoch, immanente Kritik üben zu können, nämlich Kritik des Gesetzes, der Relation von bleibendem Gesetz und vergänglicher Erscheinung, sowie vermittels der Kritik der Denkform und der durch sie in Erscheinung. Also er beansprucht sowohl die Gesetze zu kritisieren, sowie vermittels der Kritik der Denkformen die Realität. Die Darstellung der kapitalistischen Produktion gemäß den ökonomischen Gesetzen reflektiert den Gegensatz von Gesetz und Erscheinung. Reflektiert also tatsächlich etwas, was vorzufinden ist. Reflektiert das Auseinanderfallen von Begriff und Realität. Ist also eine Reaktion, es ist ein Fortschritt über die Hegelsche Philosophie hinaus. Es ist also die Einsicht, dass man immanente Kritik üben muss, ohne sich verlassen zu können auf diese von Hegel postulierte Einheit von Begriff und Realität. Das heißt, Marx beginnt tatsächlich auch mit einer Spaltung. Ja, also indem er mit die kapitalistische Produktion anhand von Gesetzen beschreibt, reflektiert er und gesteht er ein, diese Spaltung, mit der wir konfrontiert sind, ja, nämlich einerseits denken, kritisieren zu müssen, ist andererseits mit einer Realität zu tun zu haben, aber auf diesem, er tritt sozusagen auf in die kantische Philosophie in gewisser Weise zurück, auf deren Niveau, aber zeigt dann eben die immanente Widersprüchlichkeit, die Bewegung der Gesetze selbst auf. Und zeigt, indem er deren Widersprüchlichkeit aufzeigt, auch auf, dass es möglich ist, diese und zwingend ist, diese scheinbare, diese hypostasierte Trennung von Gesetz und Erscheinung aufzuheben. So, die Darstellung gemäß den Gesetzen, nach Adorno, Urbildern der Invarianz, drückt die Verselbstständigung der kapitalistischen Ordnung, einer erstarrten Ordnung, gegenüber den sozialen Handlungen aus. Diese Darstellung gemäß dem Gesetz drückt also zugleich die Statik der gesellschaftlichen Verhältnisse aus. Das ist also auch ein weiterer Grund für die Berechtigung einer Kritik gemäß dem Gesetz, einer Darstellung und dann immanenten Kritik gemäß den Gesetzen. Man hat es nach Marx mit einer verselbstständigten Ordnung, mit einer statischen Ordnung zu tun, die mag aus sozialen Handlungen hervorgegangen sein, auf diese Weise entstanden sein, aber dass sie entstanden ist, das tritt uns gerade nicht entgegen, es tritt uns das Gegenteil entgegen, sie tritt uns als wandellos, ewig, starr entgegen. Das Ziel der Betrachtung ist es, an diesen Gesetzen die gesellschaftliche Dynamik aufzuweisen, die zwar nicht das isolierte Gesetz, wohl aber seine Bewegungsphasen prägt, den Wandel der Formen, in denen es erscheint. Wir haben es also des Weiteren mit einer Dialektik von Statik und Dynamik zu tun. Der Kapitalismus ist, weiß Gott, nichts Statisches. Also wenn man von erstarrter Ordnung spricht, dann soll man also nicht denken an Feudalismus, völlig wandellose Verhältnisse, sondern man hat ja auch gleichzeitig eine Dynamik zu denken, die ist ja unmittelbar sinnfällig, aber diese Dynamik ist sozusagen eingebunden in die Statik, führt also immer nur dazu, hat immer nur die Funktion, hat immer nur das Ergebnis, das Bestehende zu erhalten, aber eben nicht in derselben Form zu erhalten. Also über diesen Wandel kapitalistischer Produktion haben wir gestern auch gesprochen, gestern Abend. es ist eben die Frage, wohin der Wandel führt, ja, ob er dasselbe nicht doch wieder stabilisiert. Die Gesetze werden also als solche, wie immer allgemeine Bestimmungen, kenntlich gemacht, Zitat, welche die Auflösung und Zerstörung der Ordnung implizieren, zu deren Wesen sie gehören. Ja. Die Gesetze haben also nicht mehr ihre traditionelle Form, ihre naturwissenschaftlich-positivistische Form, das Bleibende im sich Wandelnden zu repräsentieren, sondern sie sind Bestimmungen, die die Auflösung und Zerstörung der Ordnung implizieren, zu deren Wesen sie gehören. Das sagt Adorno, ja, mit Blick auf die Krisengesetze. Das Gesetz von dem tendenziellen Fall der Profitrate und mit Blick auf andere Gesetze des Kapitalismus. Diese Dynamik, die im Wertgesetz noch verborgen liegt, tritt schon in den Gesetzen des Mehrwerts und tritt deutlicher noch im Gesetz der Akkumulation zutage. Das Gesetz des Mehrwerts, das seine Masse an die Höhe des variablen Kapitals und an den Exploitationsgrad der Arbeit knüpft, weist schon einen immanenten Widerspruch auf, der hier aber noch verborgen liegt. Noch erscheint er als das relativ stabile Verhältnis von Rate des Mehrwerts einerseits und Masse des Mehrwerts andererseits. Aber der Widerspruch ist schon spürbar. Er bricht im Akkumulationsgesetz auf, dass die Steigerung des dieser Widerspruch bricht im Akkumulationsgesetz auf, dass erstmals den ganzen Prozess der Produktion visiert. Bisher war nur von isolierten Tauschhandlungen die Rede, war von Prozessen die Rede, die einen Abschluss fanden und die isoliert betrachtet worden. Jetzt wird das zusammengesetzt, also während vorher von einem einzigen Warentausch die Rede war, ist jetzt von der ganzen Kette von Warentauschen die Rede. Also, das Akkumulationsgesetz bezeichnet demnach auch die Möglichkeit der Steigerung des Exploitationsgrads der gesamtgesellschaftlichen Arbeitskraft durch Schaffung einer relativen Überbevölkerung. Also eine scheinbare, natürliche Schranke der Exploitation wird eine scheinbare, das heißt nach Maßgabe des Wertgesetzes, des Gesetzes über den Mehrwert, noch bestehende Schranke, ja, wird jetzt, wenn man dieselbe Angelegenheit nicht mehr als, wenn man das Ganze nicht mehr als punktuelles betrachtet, sondern als einen Prozess, dieselbe Schranke wird also nach Maßgabe des Akkumulationsgesetzes überwunden. Ja, das ist sozusagen eine Form, in der Marx den Übergang des einen Gesetzes zu einem anderen Gesetz sozusagen nachzeichnet und vollzieht. Schranken, die er nannte, Schranken, die auch durch die Gesetze formuliert worden sind, werden jetzt, wenn man eine Fülle der Erscheinungen betrachtet, überwunden. Es werden andere neue Gesetze formuliert, es wird also etwa das Gesetz der Akkumulation formuliert, das in einem Widerspruch zum Gesetz des Mehrwerts steht, zum Wertgesetz steht. Schaue ich mal gleich, wo ich das aufgeschrieben habe. Also das Akkumulationsgesetz widerspricht, und Marx spricht das aus, den Gesetzen der Warenproduktion, es widerspricht dem Wertgesetz, dessen Mangel lag darin, dass jeder Austauschakt für sich betrachtet werden muss, außerhalb eines Zusammenhangs. Nur dann gilt, dass jede Ware zu ihrem Wert getauscht wird, das heißt gemäß der zu ihrer Produktion notwendigen Arbeitszeit, dass auch die Ware Arbeitskraft zu ihrem Wert getauscht wird. Das Akkumulationsgesetz führt auf anderes. Betrachtet man die Produktion im ununterbrochenen Fluss ihrer Erneuerung, also nicht mehr so parzelliert, dann zeigt sich, dass das Gesetz des freien Tauschs modifiziert werden muss. Es geht in der kapitalistischen Periode, in der der gesellschaftliche Reichtum in stets steigendem Maße das Eigentum derer wird, die in der Lage sind, sich stets aufs Neue die unbezahlte Arbeit anderer anzueignen, derer, die über die Produktionsmittel, und zwar über einen solchen Anteil derselben verfügen, dass Konzentration der Arbeit möglich ist. Ja, Das ist der Satz etwas unvollendet. Also es tritt eine kapitalistische Periode ein, in der der gesellschaftliche Reichtum in stets steigendem Maße das Eigentum derer wird, ja, die sich diese unbezahlte Arbeit aneignen können. Also hier ist also von einem Wechsel die Rede. Ja, der Reichtum wird in stets steigendem Maße Eigentum weniger. Also das hat nichts mehr, das widerspricht offenbar dem Wertgesetz, dem Gesetz des rechten, gerechten und gleichen Tauschs. Was also im isolierten Tauschverhältnis dem Wertgesetz unterliegt, derart, dass jede Ware zu ihrem Wert getauscht werden muss, manifestiert sich, betrachtet man den Fluss der Produktion, als Konzentration des Reichtums in den Händen derer, die über die Produktionsmittel verfügen. Wird damit also das Gesetz der Warenproduktion außer Kraft gesetzt oder verfälscht? Dies zu sagen, hieße zu behaupten, Zitat, dass die Warenproduktion, will sie unverfälscht bleiben, sich nicht entwickeln darf. Ich zitiere Marx. Marx sagt dagegen, im selben Maße, wie sie nach ihren eigenen immanenten Gesetzen sich zur kapitalistischen Produktion fortbildet, in demselben Maß schlagen die Eigentumsgesetze der Warenproduktion um in Gesetze der kapitalistischen Aneignung. Also hier haben wir einmal die Bestimmung, etwas entwickelt sich nach Maßgabe seiner eigenen immanenten Gesetze, ja, nämlich eben das, die Warenproduktion. Man darf natürlich nicht darauf beharren, dass sie sich nicht entwickeln darf. Sie entwickelt sich, punktum. Sie entwickelt sich nach ihren eigenen immanenten Gesetzen. Wohin führt das? Es führt dahin, dass die Eigentumsgesetze umschlagen. Ja? Sie schlagen um in die Gesetze der kapitalistischen Aneignung. Also hier ist sozusagen das Modell eine Entwicklung des Gesetzes, eine Entwicklung, die keine ruhige, harmonische, organische Entwicklung ist, sondern einen Umschlag bezeichnet. Diese allgemeinen Betrachtungen mögen vorläufig genügen, um deutlich zu machen, dass Marx zwar die kapitalistische Produktionsweise nach Maßgabe der Gesetze betrachtet, dass er also bestrebt ist, deren Erscheinungen auf Gesetze zurückzuführen, die in ihr walten und die ihre innere Natur charakterisieren. Kurz, er hält teilweise und ambivalent an der traditionellen Trennung von allgemeingültigen, wandellosen Gesetzen und veränderlichen Erscheinungen fest. Er tut dies, er muss dies tun, weil er die idealistische Ineinsetzung von Begriff und Realität zurückweist. Er kann dies tun, weil die kapitalistische Produktion diese starren Formen angenommen hat, die sie nun mal hat. So, andererseits beharrt Marx aber darauf, dass die immanente Entwicklung der kapitalistischen Produktion zu einer Verkehrung ihrer ursprünglichen und grundlegenden Gesetze führt, zu einem ständigen Umschlag dieser Gesetze, dass in der Entfaltung der Gesetze deren Widerspruch und damit auch der Widerspruch der Erscheinung zutage tritt, dass also nicht subjektiver Einspruch gegen das Gesetz erhoben werden muss, dass es sich vielmehr gegen sich selber kehrt, sich verkehrt, sich als verkehrt erweist. All dies hat Hegel in der Phänomenologie auch gezeigt. Ja? Hier knüpft also sicherlich das Marxische Kapital an die Überlegungen Hegels an, der die Verkehrung der Gesetze nachzeichnet. Also wir halten jetzt zunächst mal diese beiden Seiten fest, eine Ambivalenz, eine sozusagen affirmative Haltung gegenüber dem Gesetz, der Betrachtung nach Gesetzen, die aber nur affirmativ erscheint, wenn man sie isoliert betrachtet. Dies geschieht aber, denke ich, etwa in der Perspektive der englischen Naturdialektik. Es gibt eine Tradition der isolierten Betrachtung der Gesetze, ja, also als seien sie tatsächlich das Starre, als das Marx sie zwar zunächst ansetzt, aber dann überführt er diese Gesetze ihres dynamischen Charakters. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, Marx sieht jederzeit davon ab und wirft es im Gegenteil etwa der Nationalökonomie vor. Er sieht davon ab, durch gewaltsame Abstraktion von den Erscheinungen die Gesetze zu retten. Das tut er genau nicht. Der Prozess des Kapitals sieht so aus, dass er Erscheinungen zuhauf zusammenzieht und statt von ihnen zu abstrahieren, sie wirksam werden lässt, ihnen Ausdruck verleiht und so zu verschiedenen Phasen der Gesetze gelangt, zu einer Entwicklung der Gesetze gelangt. So, das Gesetz stößt also nach Marx selbst den Prozess seiner Veränderung, das heißt seiner Verkehrung an, wie es umgekehrt nur durch periodische Revolutionen sich durchsetzen kann. Auch das ist sicherlich nicht der positivistische Begriff des Gesetzes. Das ist zitiert im Kapital. Das letzte der im Kapital generierten Gesetze, also wir haben das Wertgesetz, das Gesetz des Mehrwerts, das der Akkumulation. Das letzte der im Kapital generierten Gesetze ist das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate. Das Gesetz, das die absolute Grenze der Reproduktion des Kapitals ins Auge fasst, aber eben nur ins Auge fasst, da es ein Gesetz über eine Tendenz ist. Da nur die kapitalistische Produktion und Reproduktion als der Gegenstand der ökonomisch-kritischen Betrachtung sich erweist, hat man es, wenn also vom Gesetz über eine Tendenz die Rede ist, hat man es auch mit der Kritik und Aufhebung der Form des Gesetzes zu tun. Also das letzte im Kapital formulierte Gesetz ist eines, an dem offenbar wird, dass die Form des Gesetzes selbst zu Schanden geht. Das Gesetz weiß nun von sich selbst, es wird so ausgesprochen, als Gesetz über eine Tendenz. Es ist ersichtlich, dass es nicht das ewig Bleibende repräsentiert. Während es bisher an den Gesetzen sozusagen immer nur äußerlich vollzogen wurde und sie in Widerspruch zueinander stehen, aber wir lesen das Kapital, wir halten die Sachen zusammen, wird also am Ende ein Gesetz formuliert, an dem tatsächlich zum Ausdruck kommt, dass diese Funktion des Gesetzes, nämlich ewiges, starres, verharrendes, bleibendes zu zeigen und zu hypostasieren, dass diese Funktion obsolet geworden ist. Das zeigt sich am Gesetz selbst. So, diese immanente Entwicklung der Gesetze, diese immanente Entwicklung, die in der Verkehrung und Aufhebung der Gesetze resultiert, hat Hegel in der Phänomenologie des Geistes beschrieben, auch in der Logik. Und ich wollte jetzt vielleicht auch weniger kurz darauf nochmal eingehen, als die Quelle, den. Oder nicht? Den Hintergrund der Marx'schen Überlegungen. War das bisher einigermaßen verständlich, durchsichtig, klar, war das so? Okay. Bitte? Okay. Ja, wir haben es nicht angeschaut. Das ist nur so ein Radio. Das ist nur ein Abtrag. Ja, wir haben es eine Stunde versucht und es nicht geschafft. Wir warten jetzt auf den großen Hunger. So. Nach Hegel ist das Gesetz das Resultat der Erfahrung des wahrnehmenden Bewusstseins. Ja? Dieses wahrnehmende Bewusstsein ist damit konfrontiert worden, dass sein Gegenstand, nämlich der Gegenstand der Wahrnehmung, das Ding, sich wandelt. Den Grund der Wandlung kann die Wahrnehmung nicht bestimmen. Das führt dazu, dass die Wandlung sozusagen auf es selbst zurückfällt. Es täuscht sich permanent über seinen Gegenstand, der sich wandelt und kann ihn nicht festhalten. Er wandelt sich, es ist eine ständige Täuschung, das Resultat dieser Wahrnehmung. Das Gesetz ist das repräsentiert nun das unbedingt Allgemeine. Es gilt unabhängig von der empirischen Wahrnehmung, unabhängig vom erkennenden Subjekt. Das Gesetz vermeidet also dieses Desaster der Wahrnehmung, dass also die Täuschung immer wieder auf das wahrnehmende Bewusstsein zurückfällt. Es versucht, das Ding nicht als ein Sinnliches zu bestimmen, sondern es sucht das unbedingt Allgemeine an dem Ding, in den Dingen. Das verständige Bewusstsein erkennt an seinem Gegenstand, an dem also, was es als das Innere der Dinge fasst, Kraft, das sind Kraft, Spiel der Kräfte und das Gesetz, daran erkennt dieses Bewusstsein nicht sich selbst. Es glaubt also einem Objektiven gegenüberzustehen. Zwar ist dieser Gegenstand durch die Bewegung des Bewusstseins so geworden, dass dieses ja in das Werden verflochten ist, das ist eine Formulierung von Hegel, für das Bewusstsein selbst ist aber das Resultat in gegenständlicher Bedeutung zu setzen. Ja, also das Bewusstsein ist beteiligt daran, diesen Schritt von der Wahrnehmung zum Gesetz zu tun, von der Wahrnehmung zu einer Betrachtung gemäß dem Gesetz. Es eliminiert sich aber aus diesem Prozess. Es erkennt sich daran nicht. Es hält ja gerade das Gesetz für das ganz Objektive. Hier ist also auch das Motiv des Fetischismus schon vorgezeichnet, das Motiv der Hypostasierung, dass ein Bewusstsein nicht erkennt, dass es beteiligt ist an dem, wie es die Realität wahrnimmt, strukturiert, eben erkennt, gemäß der Gesetze erkennt, sondern dass es die Realität als ganz und gar Objektive nach Maßgabe von Gesetzen sich abrollende betrachtet. Man hat es also zu tun mit einer Trennung von subjektiver Genese und objektiver Geltung. Das Gesetz repräsentiert den Begriff des Wahren als des an sich Seienden. Ja. Das Gesetz repräsentiert den Begriff des Wahren als des an sich Seienden Wahren. Es ist wahr, unabhängig davon, ob es erkannt wird, unabhängig davon, ob es erscheint. Es ist ein Wahres, das der Verstand, ohne sich darin zu wissen, gewähren lässt. Das Bewusstsein oder der Verstand hat keinen Anteil an der Realisierung des Wahren, sondern sieht ihr nur zu und fasst sie rein auf. Eine Realisierung wäre vielleicht so zu verstehen, das hat Kant gezeigt, den Anteil des Bewusstseins an der Realisierung hat Kant aufgezeigt, dass wir die Realität nach Maßgabe der Gesetze konstituieren. Dieses Konstitutionsmoment ist im Naturgesetz noch nicht ausgedrückt. Es wird im Naturgesetz noch ganz davon abstrahiert. Das ist natürlich ein Wissen, das Marx voraussetzen kann, dieses Konstitutionsmoment. Die durchs Gesetz konstituierte Realität bietet sich dem Bewusstsein als ein statisches Seiendes, nicht als das da, was es doch ist, dynamisch gewordenes, geworden in einem Prozess, an dem das Bewusstsein beteiligt war, sondern eben als ein ganz statisches und unter Gesetze zu bringendes. Also wir haben hier all die Motive, die ich angesprochen habe und die im Kapital aufgenommen sind. Die Realität wird fetischistisch als statische, als erstarrte, als eine betrachtet, in der soziale Handlungen nichts zu suchen haben, keine Rolle spielen. Ja, also man hat es einfach mit objektiven Verhältnissen zu tun. Dem entspricht, also dieser Auffassung der Realität entspricht genau ihre Betrachtung gemäß dem Gesetz. Unbedingte Allgemeinheit des Gesetzes zeichnet das Gesetz weiterhin aus. Also seine unbedingte Allgemeinheit ist jetzt zu nennen. Dies besagt negativ, dass das Bewusstsein von seinen eigenen unmaßgeblichen Bestimmungen absieht. Es besagt aber auch positiv, dass im Begriff des Gesetzes die Einheit von für sich sein und für ein anderes Sein gesetzt ist. Also das Gesetz ist einerseits das ganz andere der Realität, ja, nach Hegel. Es ist das darüber schwebende, bleibende, starre Allgemeine, aber es will doch die Erscheinungen treffen. Also diese Einheit ist hier immerhin schon vorhanden. Ja? So, diese Einheit. Die Einheit der Wahrheit des Gesetzes und der Erscheinungen, die sich gemäß dem Gesetz verhält, ist damit also gesetzt, vorausgesetzt. Die Erscheinung soll sich natürlich gemäß dem Gesetz verhalten. Die absolute Differenz, die jetzt aber dennoch zutage tritt, ist dem Gesetz zufolge keine substanzielle, die den Inhalt beträfe, sondern es ist eine Differenz in der Einheit, bloßer Formwechsel. Ja, es gibt eine Einheit, die Differenz, die natürlich trotzdem zwischen dem Gesetz und den vielen Erscheinungen besteht, sei eine nichtige, eine vernachlässigende, eine ja, unmaßgebliche Differenz. Die Erscheinungen wechseln bloß ihre Form. Das Gesetz wird nun darauf geführt, dass es ja, in einer anderen Perspektive behauptet ist, die Form bleibe gleich, es wechselt nur der Inhalt. Also am Gesetz selbst kommt immer wieder dieser Unterschied zum Tragen. Ja, es will das Bleibende, Bestehende sein, es will auch die Erscheinungen treffen. Die Erscheinungen wandeln sich, aber der Wandel ist unmaßgeblich, ist ja, akzidentiell sozusagen. Tatsächlich bewegen sich die Dinge in der Natur, bewegen sich die Körper immer nach dem Gesetz, jeweils unter besonderen Umständen, aber diese Umstände sind eben die, von denen man abstrahieren kann. Dann stellt sich heraus, das Gesetz gilt, es gilt immer und es gilt überall, es gilt unabhängig davon, ob wir es erkennen und so weiter. Also sie erkennt die Haltung gegenüber dem Naturgesetz. Ja? Also das Naturgesetz gilt, punktum, aber es hat sich ständig abzumühen mit dieser wandelnden Erscheinung und mal sagt es, die wandelt nur ihre Form, mal sagt es, es ist ein Wandel des Inhalts. Kurzum, das Gesetz kommt ja, nach seinem eigenen Maßstab in die Bredouille. Das Gesetz als das Bleibende bezieht sich auf das an der absolut wechselnden Erscheinung, was angeblich bleibt. Ja, ich sprach eben von der Einheit von Gesetz und Erscheinung. Das Gesetz identifiziert irgendetwas in der Erscheinung, was ihm gleich ist, was also bleibt. Es bezieht sich auf das Innere oder auf das an sich der Erscheinung. So drückt es den einfachen allgemeinen Unterschied aus, dessen Wesen ist der Wechsel, ich zitiere jetzt Hegel, aber der Wechsel als im Inneren gesetzt, wie er in Wahrheit ist, als absolut allgemeiner, beruhigter, sich gleichbleibender Unterschied. Also am Gesetz ist durchaus schon Dynamisches vorhanden, alles wechselt, alles bewegt sich, aber es bewegt sich gemäß dem Gesetz. Ja? So fasst das Gesetz der Kraft den Wechsel als einen regelmäßigen, sich immer gleichbleibenden auf. Es ist ein sich gleichbleibendes Gesetz, das den Wechsel als einen einfachen, aus einfachen Grunderfolgen und allgemeinen, immer gleichen, regelmäßigen, notwendigen und unabhängig von besonderen Umständen sich vollziehenden definiert. Ja, was fällt, fällt. Das Fallgesetz gilt. Wenn etwas schneller fällt, dann hat das mit besonderen Umständen zu tun, also etwa der Schwere des Gegenstandes, der fällt. Bitte? Es fällt trotzdem nicht. Ja, gut, es geht, glaube ich, um die Dichte, ja? Also die Differenz von Stein und Feder. Oh, das kann das mal gerade jemand kurz. Im Vakuum ist es so. Ja. Also hier wird das Reibungsgesetz sozusagen als das reine Gesetz, der Schwere korrigierende Gesetz. Oder verfälschende, oder korrigierende oder verfälschende, ja? Korrigierende in dem Sinne, dass es die falsche Erscheinung dem Gesetz anpasst, aber das Gesetz verfälschend. Aber das Gesetz bleibt auch noch ein bisschen gleich im Vakuum, weil beides alles. Ja, also das Gesetz bleibt an und für sich gleich, es muss aber sozusagen modifiziert oder sagen wir ergänzt werden durch ein, ja, die widersprüchliche Erscheinung, irgendwie anders erklärendes Gesetz der Reibung ist das, ja. Also das wäre ein Modell dieses Problems, vor dem die Gesetze nun mal stehen. Das Gesetz muss umfassend gelten, ja, man muss ständig sagen können, es gilt aber doch an sich, ja, wenn nicht hier und jetzt, so doch im Vakuum etc., es muss umfassend gelten, tut es dies nicht, so erweist es sich als ungültig. Realisiert es sich unter anderen Umständen auf andere Weise, so müssen diese bestimmten Umstände ebenfalls erklärt, ebenfalls gesetzlich erfasst werden. Es müssen also die gesetzlichen Bedingungen der Realisierung des Gesetzes fixiert werden. Die Gesetze müssen dann wiederum so angeordnet werden, dass sie einander nicht widersprechen. Man hat das also mit einer ständigen Multiplikation von Gesetzen zu tun und dann dem ständigen Zusammenfügen dieser Gesetze, ihrer wiederum Reduktion auf möglichst nur ein Gesetz. Also etwa das Gesetz der Attraktion hatte mal diese Funktion. Also es gibt die Tendenz zur Vervielfältigung der Gesetze. Dann die Tendenz, dass diese vielen Gesetze wieder in einem zusammenfallen. Dies drückt aber keinen anderen Inhalt aus als den bloßen Begriff des Gesetzes. Also langsam kommt man dahin zu sagen, es gibt viele bestimmte Gesetze, aber worum es doch vor allem geht, ist der Begriff des Gesetzes. Der Verstand hält fest, alles verläuft nach Gesetzen, alles spielt sich nach Gesetzen ab, alle Wirklichkeit ist an ihr selbst gesetzmäßig. Der Zufall ist zu eliminieren. Also von dem Begriff des Gesetzes kommt man zu dem der Notwendigkeit, der umfassenden Gesetzmäßigkeit der Realität. Der Begriff des Gesetzes weist aber, wie gesagt, der Begriff des Gesetzes, ich rede jetzt nicht mehr von bestimmten Gesetzen, weist über das Gesetz hinaus, denn in jenen sind sowohl die bestimmten Gesetze und ist auch die Bestimmtheit des Gesetzes aufgehoben. An dem Gesetz hingegen ist der Unterschied selbst unmittelbar aufgefasst und in das Allgemeine aufgenommen. Ja, der Unterschied, das ist ein Hegel-Zitat, der Unterschied der Erscheinung ist unmittelbar aufgefasst und in das Allgemeine aufgehoben. Damit erhält aber der Unterschied ein Bestehen. Es ist also da ein Bestehen der Momente, deren Beziehung das Gesetz ausdrückt, ein Bestehen der Momente als gleichgültiger und an sich seiender Wesenheiten. Die Tendenz des Gesetzes ist also, so sehr es die Erscheinung zu durchdringen sich bemüht, ja, doch deren Bestehen zu fixieren. Also betrachten wir die Welt nach Gesetzen, nach Naturgesetzen, so können wir eigentlich immer nur das Bestehende, das ihr Bestehen, ihr sich gleichbleiben und so weiter festhalten. Man wendet es an auf die Ökonomie, die Betrachtung der Ökonomie. Die schreitet dann eine solche Betrachtung schreitet nie zur Kritik fort, was man vielleicht dann auch an der Nationalökonomie nachzeichnen kann. Betrachte ich die Realität nach den Gesetzen, so ist festzustellen, dass diese Gesetze das Bestehen der Momente festhalten. Schon um sich selbst vor Zerfall und Untergang zu retten. Die fundamentale Kritik des Gesetzes lautet also, dass es, obwohl es die Bewegung, Kraft und Kraftäußerung, den Unterschied des Solizitierens und Solizitiertwerdens, sagt Hegel, auszudrücken beansprucht, es doch immer nur dahin gelangen kann, das Bestehen all dieser Momente auszudrücken und zu fixieren. Also es sieht Bewegung, es akzeptiert und artikuliert Bewegung, aber nur als regelmäßige, als bestehende. Der Verstand, der die Realität nach Maßgabe des Gesetzes betrachtet, vermag zwar den Wechsel der Erscheinungen aufzufassen, aber nicht deren Veränderung. Ja, es ist also, hier haben wir auch wieder die Dialektik von Dynamischem und Statischem. Alles bewegt sich ständig, aber es verändert sich nicht. Ja, es bleibt sich durch und durch gleich. Es kehrt immer wieder, es ist das immer Gleiche im Wechsel. So gleichförmig das Gesetz, so gleichförmig ist ihm zufolge auch die Realität, die im Wechsel sich immer gleich bleibt. Die Natur. Indem der Verstand darauf verzichtet, den Unterschied der Erscheinungen als Widerspruch zu fassen, ja, indem er also nur von einem harmlosen Unterschied redet, zu einem Widerspruch, der sie dazu zwänge, sich zu verändern. Indem der Verstand den Unterschied unmittelbar auffasst und ein statisches Bild dieses beständigen Wechsels der Erscheinungen entwirft, ja, indem er also all dies tut, erfasst er nicht den dynamischen Charakter der Realität. Er erfasst die Natur nicht als Leben, sondern als die Wirklichkeit der Mechanik. So die Hegelsche Kritik. Es geht nun darum, diesen bloßen Unterschied, diesen bloßen Wechsel zu betrachten und zu zeigen, dass dieser Wechsel sozusagen nicht ferngehalten werden kann vom Gesetz, das sich als das Bleibende, als das Bestehende interpretiert, sondern dass dieser Unterschied an das Gesetz selbst gelangt. Ja. Also Hegel zeichnet also in höchst detaillierter Weise nach, also dass dem Verstand, der die Realität nach dem Gesetz betrachtet, Einheit und Notwendigkeit immer wieder auseinanderfallen. Also die Einheit, es muss die Gesetze vervielfältigen, das Denken, oder dann wieder die Notwendigkeit, da hat man die vielen Gesetze, aber wie hängen sie zusammen? Also im Denken des Gesetzes selbst kommt es zu diesem Prozess, dass Einheit und Notwendigkeit, die dieses Denken doch feststellen, festhalten will, immer wieder zu Schanden gehen. Dieses zu Schanden gehen nimmt der Verstand jetzt zunächst mal auf sich. Er versucht zu erklären. Ja, die Erklärung ist eine Reaktion darauf, dass die Erscheinung nie ganz dem Gesetz entspricht. Es wird also erklärt, es werden andere, es werden Umstände genannt und so weiter. Also diese Erklärung ist also sozusagen die Haltung des Verstandes, das an den Gesetzen, der an den Gesetzen festhalten will, gegenüber der unsteten Erscheinung. An der Sache selbst entsteht durch diese tautologische Bewegung der Erklärung nichts Neues. Die Sache wird vom Verstand weiterhin ganz statisch aufgefasst, sobald sie dazu zwingt, der Bewegung Rechnung zu tragen, nämlich der Dialektik von Gesetz und Fall, nimmt der Verstand die Bewegung lieber auf sich, ja, und hält sie von der Sache ab, von dem Gesetz, dass der Unterschied an ihr, dass er nämlich als der innere Unterschied der keineswegs statischen Sache vorhanden sei, muss sich also gegen die Absicht des Verstandes erst zeigen. Hier ist das doppelte Immanent der Kritik angesprochen. Wer die Realität nach Maßgabe der Gesetze betrachtet, will das ebenso, will auch das und tut auch das, was er will. Er hält das Statische fest, aber gegen die Absicht setzt sich etwas anderes durch, zeigt sich etwas anderes. Und dem ist nachzuspüren und das ist auszudrücken. In diesem Prozess, in dem der Unterschied sich immer mehr auch am Gesetz, auch am Verstand manifestiert, also der Unterschied nicht mehr abgehalten werden kann, das scheinbar Bleibende doch am ständigen Wechsel auch unterliegt, entsteht das, was Hegel nennt, der Unterschied an sich selbst. Das Gleiche ist sich ungleich, das Ungleiche ist sich gleich. Die erste Welt, die Welt der Gesetze, die übersinnliche, ruhige Welt, ja, das ruhige Jenseits, ja, das sich gegenüber dem veränderlichen Diesseits behauptet hatte, also diese erste übersinnliche Welt war die unmittelbare Erhebung der sinnlich wahrgenommenen Welt in das allgemeine Element des Gedankens. Also Erhebung heißt immer auch die Affirmation, die Erhaltung, statisch machen, das Fixieren. Diese Welt hatte ihr Gegenbild in dieser. Sie, die übersinnliche Welt, war die ruhige, unveränderliche. Die sinnliche dagegen hatte noch das Prinzip des Wechsels oder der Veränderung für sich behalten. Dieses Prinzip des Wechsels oder der Veränderung, das zeigt sich nun auch an der übersinnlichen Welt, die jetzt also nicht mehr die ruhige, statische ist, sondern zu dem wird, was Hegel als die verkehrte Welt bezeichnet. Und diese verkehrte Welt, dieser Begriff der verkehrten Welt, ist der Ausgangspunkt seiner Überlegungen zur immanenten Kritik. Was in der ersten Welt gleichnamig war, ja, also wir sind jetzt bei der verkehrten Welt, was in der ersten Welt gleichnamig war, offenbart sich als das Ungleiche seiner selbst und umgekehrt. Die eine Welt hat also eine verkehrte, übersinnliche Welt sich gegenüberstehen, in welcher das, was in jener verachtet ist, zu Ehren und was in jener zu Ehren steht, in Verachtung kommt. Damit ist auch ein wenig angesprochen, dass die Funktion oder die Wirkung der Satire, was in dieser Welt der Gesetze starr und bleibend ist, das zeigt sich jetzt in dieser verkehrten Welt, also in dieser Betrachtung, die auf den ständigen Wechsel hinweist, ja, als das sich stetig Verändernde. Hegel hat hier plötzlich auch ein bisschen das Thema gewechselt, also er redet hier von Ehre und Verachtung etc. Meine Behauptung war ja ursprünglich, dass er in diesen Überlegungen auch eine Kritik vornimmt der moralischen Kritik. Ja? Das kommt also auch in dieser Wortwahl zum Ausdruck. Hegel will aufdecken die moralische Heuchelei. Das heißt, eine Haltung, die sich rein hält von der Realität, das Wesen, das Sein behauptet, es für sich irgendwie auch gepachtet zu haben und die Realität damit konfrontiert. Die verkehrte Welt macht durch Verkehrung dessen, was ist, die Verkehrtheit der ersten Welt kenntlich. Ja, auch da kann man die Funktion der Satire erkennen. Etwas wird umgekehrt und damit wird seine Verkehrtheit sichtbar. Ja, also verkehrte Welt, der Herr bedient den Sklaven. Ja? Was wird sichtbar? Es wird nicht die Wahrheit sichtbar, dass doch bitte der Sklave den Herrn bedienen soll, sondern es wird sichtbar die Verkehrtheit dessen, dass Sklaven Herren bedienen. Ja? So etwa ist die Funktion der verkehrten Welt bei Hegel gedacht. Die Verkehrtheit des ruhigen Gesetzes tritt zutage. Es ist verkehrt, weil es den wirklichen Erscheinungen nur abstrakt gegenübertritt. Also so sehr es in Einheit mit ihnen sein will, so sehr versucht es doch immer für sich das Bleibende zu reservieren und den Erscheinungen die Veränderung zuzuschieben, aber das gelingt ihm nicht. Ja. Verkehrt ist also daran diese Trennung von Gesetz und Erscheinung. So wie der moralische Rigorismus der wirklichen Welt entgegentritt, so trat auch das Gesetz der Erscheinung entgegen. Hier wie dort hat man also diese Opposition, die es zu kritisieren gilt und die in der Perspektive der verkehrten Welt auch zutage tritt. Die Verkehrung oder Heuchelei, die in diesem Gegensatz eines unabhängig von den Erscheinungen gelten sollenden Prinzips oder Gesetz einerseits und der Erscheinung andererseits liegt, tritt in der verkehrten Welt also zutage, wird hier als Verkehrung endlich ausgedrückt und nicht mehr als das bloße Gegenüber der ruhigen Wahrheit und veränderlichen Erscheinung gesetzt. Ja. Also die verkehrte Welt beansprucht jetzt nicht ihrerseits eine ruhige Wahrheit zu repräsentieren, sondern sie hat nichts anderes zu tun, als die Verkehrtheit dieser sich, den Erscheinungen gegenüberstellenden Welt offenzulegen. Ja. Sie schreibt keinen Maßstab vor, sie verweist nicht auf Wahres, das leider nicht in Erscheinung trat, auf Bleibendes, das sich leider nur im Wechsel manifestiert, sondern sie hat nichts anderes zu tun, als dieses Verhältnis von übersinnlicher, wandelloser Welt einerseits und Erscheinung zu kritisieren und die Verkehrtheit dieses Verhältnisses offenzulegen. Sie kritisiert also diese Opposition, diese verkehrte Welt, ohne ihrerseits einen Maßstab geltend zu machen. Ja, man müsse den Wechsel beachten und der Wechsel ist die Wahrheit etc. Das kommt überhaupt nicht in Frage hier, darum geht es nicht. Sie führt einfach die Verkehrung dieses Verhältnisses vor. Hier im Gegensatz von ruhiger, übersinnlicher Welt und sinnlicher Welt ist der Gegensatz abstrakt gefasst als bloßer Unterschied, die wahre übersinnliche Welt steht der unwahren, sich aufhebenden Welt als deren Modell gegenüber, so war es. Jetzt in der verkehrten Welt wird dieser Begriff des Gegensatzes kritisiert. Die Entgegengesetzten bleiben einander äußerlich, das wird sichtbar. Die übersinnliche Welt ist so das Gegenteil der sinnlichen Welt, dass sie diese außer sich hat. Das wird sichtbar, das wird auch kritisiert. Die eine ist Erscheinung, die andere ist das an sich. Die eine ist, wie sie für anderes, die andere, wie sie für sich ist. Das wird ebenfalls kritisiert. Ja. Dass diese beiden Welten letztlich doch nie zueinander kommen, dass sie einander äußerlich bleiben, aller gegenteiligen Behauptungen zum Trotz. Dass damit also die Erscheinung nie wirklich dem Gesetz subsumiert werden kann, weil es nie für die Erscheinung wird, ja, sie ist immer nur für anderes, dass sie doch gefälligst unter dem Gesetz zu stehen hätte. Dies ist das Modell, wie ich schon sagte, der moralischen Kritik, dieses Gesetzesmodell, dieses Modell der äußerlichen Gegensätze. Die unwahre, uneigentliche Welt wird mit ihrem angeblichen an sich konfrontiert. Dass sie bloß Erscheinung, dass sie in Wahrheit aufgehoben ist, ist aber nie für sie, das weiß sie nie, das erkennt sie nie, das offenbart sich ihr nicht, das offenbart sich auch nicht in der Realität, deshalb kann man dann darüber streiten. das ist die moralische Kritik, die sagt, aber eigentlich ist es doch ganz anders. Ja, ich nehme das und das wahr, aber dahinter steckt doch, ja, das wird behauptet, es bleibt bei der Behauptung, es bleibt bei dem Gegensatz. Diese moralische Kritik trifft nichts an der Realität. Hegel zufolge ist es so, dass etwas sein soll oder nicht sein soll, das muss sich an der wirklichen Welt manifestieren und dann ist es eben kein Sollen mehr. In der verkehrten Welt, in jener Welt, die die Verkehrung offenbart, wird der Gegensatz von Kritik und kritisiertem Gegenstand aufgehoben. Ich zitiere, allein solche Gegensätze von Innerem und Äußerem, von Erscheinung und Übersinnlichen als von zweierlei Wirklichkeiten sind hier nicht mehr vorhanden. Hier wurde also der Schritt hin zur immanenten Kritik vollzogen. Somit verteilen sich die abgestoßenen Unterschiede, sagt Hegel, nicht wieder auf zwei Substanzen. Ja, also hier das Wandellose, dort das sich Wandelnde. In der Perspektive derselben, in der Perspektive der verkehrten Welt ist beides eines, der Unterschied tritt an jedem auf, ja, das Wandellose wandelt sich und umgekehrt, der Unterschied ist zu einem Inneren geworden, die Verkehrtheit tritt zutage, sie tritt an den Erscheinungen, die nicht mehr Erscheinungen sind, selbst zutage, sie tritt an den Gesetzen, die aber nicht mehr starre Gesetze sind, selbst zutage, wer sich dagegen verwahrt, fällt dann tatsächlich zurück auf eine Stufe der sinnlichen Vorstellung. Man malt sich eine Welt aus, eine Vorstellung, die anders sei als die sinnliche Welt. Ja. So. Die immanente Kritik, die hier noch zunächst Primärkritik der übersinnlichen Welt ist, des moralischen Denkens, des Gesetzes, der Rede von den Gesetzen. Diese immanente Kritik besagt, dass das an sich erscheinen muss. Ja? Das, was zurückgehalten wird, das, was als an sich behauptet wird, das muss erscheinen. Es kann nicht ferngehalten werden von der Realität. Es kann sich gar nicht fernhalten. Ein Beispiel ist die Absicht hinter einer schlechten Tat sei doch eine vielleicht gute gewesen, ja, darüber mokiert sich Hegel. Er sagt im Gegenteil, in der schlechten Tat erscheint die schlechte Absicht, denn die Absicht muss erscheinen. Um die Verkehrung der erscheinenden und der an sich seienden Welt aufzuzeigen, bedarf es keiner substanziellen Vorstellung des Richtigen, des Guten, des Wahren, des an sich seienden, des Gesetzmäßigen etc. Es bedarf keines außerhalb der zu kritisierenden Welten liegenden Maßstabs mehr. Die verkehrte Welt, die eigentlich die Verkehrende ist, ja, die Verkehrtheit aufzeigende ist, die also zeigt, dass alles sich umkehrt, ist letztlich identisch mit der erscheinenden und der an sich seienden Welt. Sie tritt nicht an, den Unterschied zu befestigen, dem Bestand, ihm Bestand zu verleihen, sondern sie tritt an, um den immanenten Unterschied am Bestehenden aufzuzeigen. Es geht also jetzt darum zu zeigen, den Unterschied, den etwas an sich selbst hat. Ja, das ist die Grundlage, das ist der Bezugspunkt der immanenten Kritik. Der Unterschied oder die Entgegensetzung in sich selbst ist aber nicht mehr einfach Unterschied oder Gegensatz, sondern ist Widerspruch. Also hier gibt es, wie gesagt, wir müssen übergehen von einer Betrachtung von Unterschieden oder Gegensätzen hin zu einer Betrachtung von Widersprüchen. Die verkehrte Welt hat also auf die andere übergegriffen, sie ist diese andere ist für sich die Verkehrte, das heißt die Verkehrte ihrer selbst. An ihr selbst ist die Verkehrung sichtbar geworden. Damit, nämlich durch die Entfaltung des abstrakten Gegensatzes von Gesetz und Erscheinung, von ruhiger und übersinnlicher und sich wandelnder sinnlicher Welt, durch diese Entfaltung, durch dieses Forttreiben dieses Gegensatzes zum Widerspruch, sehen wir das Gesetz zur Notwendigkeit an ihm selbst vollendet und alle Momente der Erscheinung in das Innere aufgenommen. Ja, das Kanzler Hegel, der hiermit sagt, dass hier der Gegensatz aufgehoben ist, dass die Erscheinung in das Innere des Gesetzes hineingenommen wurden. Das Gesetz ist aufgehoben, nicht indem die Erscheinung sich zum an sich bekehrt, also ohne Rest und das Gesetz gebracht wird, wie das das Ideal der sich ständig vervollständigenden wissenschaftlichen Erkenntnis der Welt es will, sondern indem das Verkehrte an sich, das verkehrte Gesetz, als der Grund, als der wahre Grund der verkehrten Realität kenntlich gemacht wird, indem umgekehrt die verkehrte Erscheinungswelt als die Wahrheit des Verkehrten an sich oder des verkehrten Gesetzes bestimmt worden ist, ja, ist der Gegensatz aufgehoben. Ja, man hat nicht mehr den Gegensatz von Gesetz und Erscheinung, wandellos bleibendem und sich wandelnder Erscheinung, sondern man hat das verkehrte Gesetz als das wahre, nicht im emphatischen Sinn, als den richtigen Ausdruck der verkehrten Realität. Darauf kommt es an. Das Gesetz, wenn es als ein sich verkehrendes, sich gegen sich selbst kehrendes betrachtet wird, wie Marx es im Kapital ja tut, weist auf die Verkehrtheit der Erscheinungen hin. Es zeigt und es spiegelt ab, es reflektiert, es entspricht exakt der Verkehrtheit der Erscheinungen. Beide kritisieren sich selbst und kritisieren einander. Die Dialektik des Gesetzes fördert den Widerspruch zutage. Widersprüchlich sind also auch die Erscheinungen selbst. Am Gesetz bricht dieser Widerspruch auf. Da das andere ihrer selbst unmittelbar an ihnen selbst, den Erscheinungen, vorhanden ist, können sie immanent kritisiert werden. Nicht muss ihr an sich etwa die Arbeit, ja, die die Ware produziert, gegen ihre Erscheinung ausgespielt werden, etwa gegen den Schein der Wertgegenständlichkeit, sondern dass sie die Ware im Rahmen der kapitalistischen Produktion, nämlich dass sie im Verwertungsprozess produziert worden ist, ist ein Widerspruch, dass der an ihrem als Widerspruch zu entziffernden verkehrten Wesen auch erscheint. Ja, man hat also nicht die Wahrheit der Arbeit gegenüber der Unwahrheit der Wertgegenständlichkeit, sondern die Tatsache, dass diese Ware im Produktionsprozess, im kapitalistischen Produktionsprozess produziert worden ist. Diese Verkehrtheit erscheint auch an der Ware selbst, erscheint dann auch in diesem Wertgesetz, das sich gegen sich selbst kehrt, das umschlägt in das Gesetz der Akkumulation etc. Also das ist da eher das Modell, sodass nichts ontologisch gefasst werden kann gegen das starre, böse, unwahre Gesetz der kapitalistischen Produktion, sondern es bleibt kein Außerhalb. Es gibt nichts, worauf eine moralische Kritik sich stützen könnte, um es geltend zu machen gegen diesen Prozess der Produktion. Ich glaube, eigentlich sollte es jetzt genug sein. Ich möchte noch ganz kurz mal schauen. Ja, genau, ich füge noch kurz etwas an. Es ist also die verkehrte Welt, und ich denke, dass Marx dieses Modell auch übernimmt, die die Wahrheit über die Verkehrung oder die Selbstzerrissenheit der Wirklichkeit ausspricht. So kann also diese ruhige Welt der Gesetze nicht einfach zurückgenommen werden in die weltlich wirkliche Grundlage. Sie kann nicht aufgelöst werden. Der Widerspruch insgesamt kann nicht einfach aufgelöst werden, denn er ist ja der Ausdruck einer Selbstzerrissenheit der Wirklichkeit. Also die Rede von Gesetzen und Erscheinungen, die einander nicht widersprechen, von Gesetzen, die sich gegen sich selbst kehren etc., ist dann nie und nimmer aufzuheben in einer anderen, in einer harmonischeren Betrachtung desselben. Denn die Verkehrung der verkehrten Welt resultiert nicht aus der Trennung von diesseitiger Erscheinung und jenseitigem Gesetz, sodass man die Trennung nur aufheben müsste, wie Hegel das inauguriert, um die Verkehrung zu beseitigen, sondern nach Marx ist es vielmehr so, dass die Trennung die Spaltung der wirklichen Welt reflektiert. Sie reflektiert, dass den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst als gesellschaftliche Natureigenschaften der Dinge zurückgespiegelt wird. Das ist also auch die Berechtigung, in Form von Gesetzen über diese Ökonomie zu sprechen. solange die Spaltung des Arbeitsprodukts etwa in ein nützliches Ding und in ein Wertding nicht überwunden ist, besteht auch die Trennung von sinnlicher und übersinnlicher Welt, und Redel vom Wertgesetz und den jeweils nie ganz entsprechenden Erscheinungen fort. Wie der Mensch in der Religion vom Machwerk seines eigenen Kopfes, das ist Marx, so wird er in der kapitalistischen Produktion vom Machwerk seiner eigenen Hand beherrscht. Ja, diese Beherrschung, dieser Beherrschung wird Ausdruck verliehen, sie wird sozusagen zunächst überhaupt mal registriert, sie wird nachgezeichnet im Kapital, davon kann nicht abstrahiert werden, man kann im Denken kein besseres Modell dieser Wirklichkeit entwerfen, sondern man hat genau diese Verselbstständigung, diese Beherrschung des Menschen durch die Machwerke seiner eigenen Hand nachzuzeichnen, auszudrücken, zu charakterisieren. Die übersinnliche Welt der Gesetze erweist sich als wissenschaftliche Hypostasierung der objektiven Zerrissenheit, als deren subjektive Zueignung. Da aber die gesellschaftlichen Beziehungen der Privatarbeiten als das erscheinen, was sie sind, ich zitiere, nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse von Personen in ihrer Arbeit, sondern als sachliche Verhältnisse von Personen und gesellschaftliche Verhältnisse von Sachen, muss die gesellschaftliche Realität zunächst immer wieder gemäß den Gesetzen der Erscheinung betrachtet werden. Man kommt also um diese Betrachtung, denke ich, nicht herum. Man ist nicht frei, sich für eine andere Betrachtung dieses Prozesses zu entscheiden. Man ist also auch nicht frei zu entscheiden, ob man geneigt ist, moralische Kritik oder immanente Kritik zu üben. Man ist nicht frei, zu entscheiden, ob man sozusagen dem Subjekt den Freiheitsstandpunkt zugesteht, von dem aus es dann auch mal irgendwie weghauen kann, was ist, ja, sondern die theoretische Erfassung dieses Zusammenhangs muss sich auf diese Realität ja, einlassen. Das hat unter Umständen dann gar nichts mit der praktischen Handlung zu tun, nur denke ich, darf diese Rede von Freiheit dann nicht wiederum theoretisch hypostasiert werden. Ja? Also ich denke, ich würde da eher plädieren für eine relative Trennung von Theorie und Praxis. Marx trägt dem objektiven Schein Rechnung. Die Widersprüchlichkeit dieser Betrachtung und mit ihr dieser Betrachtung der Ökonomie gemäß den Gesetzen und mit ihr die der Realität tritt dann als eine immanente Widersprüchlichkeit zutage. Dies geschieht, indem die Verkehrung der übersinnlichen Welt, der wandellosen Gesetze, ihre Mystifizierung und in der Konsequenz die Verkehrtheit der Realität zum Ausdruck gelangen. Ja, die Spaltung der Realität in den wandellosen Gegenstand des Verstandes, also das Gesetz auf der einen Seite und die veränderlichen Gegenstände der Erfahrung auf der anderen Seite, kann nicht im Denken aufgehoben werden. Die Theorie hat diese Spaltung zu vergegenwärtigen. Sie ist aber wiederum den Zuständen nicht völlig ausgeliefert, denn diese manifestieren, also in ihnen manifestiert sich der Widerspruch, der in der kapitalistischen Produktion nun mal anzutreffen ist. Und dieser Widerspruch muss aufgezeigt werden und darf nicht, wie das etwa in der Nationalökonomie geschieht, sozusagen wegdisputiert werden, indem dann die Gesetze als wandellose fixiert werden. Ja, man hat also zu leisten, es geht darum, eine Einheit herzustellen, Betrachtung gemäß der Gesetze, und dann aber ist nachzuzeichnen deren immanenter Wandel, deren immanente Widersprüchlichkeit. Ja, das war's. Ja, es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat.